Wahrheit sagt. So heißt ein Buch von Elaine Pagels, jetzt erschienen bei DTV. Unsere Kritikerin ist Susanne Mack. Frau Mack, fangen wir doch mit der Autorin an. Wer ist Elaine Pagels? Elaine Pagels hat ein Buch geschrieben über dieses fünfte Evangelium, und das ist nicht das erste Buch über dieses Thema. Sie ist Professorin an der Princeton University und Expertin für Geschichte des frühen Christentums. Dass es noch ein fünftes Evangelium gibt, hatte man das schon gewusst? Das wusste man eigentlich schon aus den Texten der Kirchenväter. Bei Origenes ist davon die Rede, aber man hat es immer nicht gefunden, dieses fünfte Evangelium, weil in der Bibel ist es nicht präsent. Man wusste aber, dass es das gibt. Und aufgefunden hat man eine erste vollständige Fassung dieses Thomas-Evangeliums erst im Jahre 1945 in Nakamadi in Oberägypten bei Ausgrabungen. So lange war das verschollen. Oh, weiß man, wie das entstanden ist, das Thomas-Evangelium? Das ist entstanden etwa zwischen 40 und 180 nach Christus. Wann genau, weiß man nicht. Da gehen die Datierungen weit auseinander. Und entstanden ist es in Syrien. Ja. Weil das kann man sich gut vorstellen. Paulus hat ja unter anderem auch Syrien missioniert. Er ist um das ganze Mittelmeer gezogen und hat dort Christengemeinden gegründet, unter anderem auch in Syrien. Und dort ist dieses Evangelium entstanden. Und der Evangelist, der nennt sich Thomas, einfach weil er erinnern will an einen Jünger von Christus, der Thomas hieß. Was ist das für ein Text? Das ist ein Text, von dem Elaine Pagels sagt, das ist ein völlig mystischer Text. Da geht es nicht so sehr um Christus als die Herrschergestalt, sondern Christus zeigt hier seinen Jüngern einen Weg, wie man selbst auf Gottsuche geht und diesen Gott nicht irgendwo draußen sucht, nicht in irgendeiner Kirche, sondern tief in sich selbst. Gott ist das Licht. Es ist Licht im Inneren eines jeden Lichtmenschen. Er erleuchtet die ganze Welt. Das ist ein Jesuswort aus dem Thomas-Evangelium. Und Elaine Pagels meint, Christus lädt uns hier ein zu einer mystischen Begegnung mit Gott, die jeder Mensch nur ganz allein und selbst erfahren kann. Das könnte aber auch ein buddhistischer Text sein. Ja, das klingt so, aber diesen mystischen Weg der Gottsuche, diesen Weg nach innen, den gibt es in allen großen Religionen. Den gibt es im Buddhismus, da kennen wir das. Den gibt es auch im Judentum und den hat es im Christentum ebenfalls immer gegeben. Der war eben nur oft genug verschüttet, weil als ketzerisch verschrien. Aber es gibt große Mystiker im Christentum, Johannes Tauler, Meister Eckhart, und auch bei Luther gibt es mystische Tendenzen. Aber dass der verschüttet war, das ist nicht verwunderlich, denn eine Amts- und eine Staatskirche, da ist es natürlich suspekt, wenn sich Menschen direkt mit ihrem Gott in Verbindung setzen wollen. Das riecht so verdächtig nach Machtverlust. Ist das auch der Grund, warum die Kirchenväter damals das Thomas-Evangelium nicht in den Kanon der Bibel aufgenommen haben? Elaine Pagels jedenfalls sieht das so. Für sie ist das Thomas-Evangelium das Evangelium der Freiheit. Das Evangelium eines antiautoritären Gottesglaubens, der keine Kirche braucht. Jedenfalls keine Kirche als befehlsgewaltige Autorität, die einem Christen vorschreibt, was er zu tun und zu lassen hat. Und genau darum, meint die Autorin, hatte dieses Evangelium bei den Kirchenvätern keine Chance. Denn die hätten nur solche Texte geduldet und verbreiten lassen, die Jesus als einen befehlsgewaltigen Herrn und Meister beschreibt. Denn eine Amtskirche, die braucht gehorsame Christen zur Befestigung ihrer Macht. Der Titel klingt ja sehr reißerisch, das Geheimnis des fünften Evangeliums, warum die Bibel nur die halbe Wahrheit sagt. Was ist das Geheimnis und was ist die andere Hälfte der Wahrheit? Die Süddeutsche Zeitung sagt, das Buch hat seinen Titel nicht verdient, und dem stimme ich zu. Der deutsche Titel dieses Buches, das ist Marktschreier-Manier. Der amerikanische Urtitel, der heißt Beyond Belief, das ist doppeldeutig und kann heißen unglaublich oder auch jenseits von Glaubensbekenntnissen. Und genau darum geht es eben in diesem Buch, um ein Christentum jenseits einer Kirche, wo jeden Sonntag ein vorgeschriebenes Glaubensbekenntnis hergebetet wird, ohne dass man darüber nachdenkt und darüber spricht, was ist eigentlich Glauben und wie wird man ein gläubiger Mensch. Hat Sie das Buch überzeugt? Die Meinung hat mich nicht überzeugt, weil Elaine Pagels ist der Auffassung, nur das Thomas-Evangelium ist ein mystisches Evangelium und alle Evangelien, die in der Bibel stehen, das sind autoritäre Texte, und das kann ich so nicht unterschreiben. Ich kenne viele Theologen, die sind der Meinung, gerade das Johannesevangelium ist ein sehr mystischer Text, und die großen Mystiker des Christentums, Meister Eckhart, Johannes Tauler, die kannten ja das Thomas-Evangelium überhaupt nicht. Wie ist dann deren mystische Denkart und ihre Art zu fühlen, zu verstehen? Also das klingt mir nicht sonderlich logisch. Auch wenn Sie nur die Meinung der Autorin nicht teilen, lohnt es sich trotzdem vielleicht, das Buch zu lesen? Ja, ich möchte trotzdem eine Klinge für das Buch schlagen, denn das ist ein hinreißendes Geschichtsbuch, ein Buch über die Historie des frühen Christentums, wo viele Märtyrer für ihren Glauben geblutet haben und wo christliche Gemeinden rund um das Mittelmeer entstanden sind und Christentum in unzähligen Formen gelebt wurde. Und was man unbedingt auch einmal lesen sollte, das ist das Thomas-Evangelium selbst. Das ist kein Evangelium, wie wir es aus der Bibel kennen, keine Geschichte über Jesu Leben und Tod, sondern das sind 114 Sprüche vom Evangelisten namens Thomas aufgeschrieben, die entweder Jesus zugeschrieben werden oder seinen Jüngern. Und dieser Text, denke ich, der ist nicht nur für Christen zu empfehlen, sondern das ist eine Portion Weisheit für jedermann und für viele Lebenslagen. Susanne Mack über das Buch von Elaine Pagels mit dem deutschen